unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert von der Zeit. Mir gegenüber meine Schwester Johanna. Hallo. Theologin, einst Professorin. Wir haben in der letzten Ausgabe ja über die Darreichung des Babys Jesus im Tempel referiert und über den 12-jährigen Jesus auch ebenfalls im Tempel bei Lukas. Wir wechseln jetzt zum neuen Ereignis, das sich durch alle vier Evangelien zieht, in den Markus. Markus ist das älteste Evangelium, haben wir es auch schon ein paar Mal gesagt, also jetzt aber merken. Und hier geht es auch um das Ereignis, um das es heute geht, aber nur in 8 Zeilen, was mich jetzt ein bisschen wundert, denn es ist doch ein einschneidendes Erlebnis. Es ist die Taufe. Mhm. Also Jesus wird getauft. Ich lese jetzt einfach mal diese 8 Zeilen in meiner Einheitsübersetzung hier. Gleich im ersten Kapitel ist es. Im ersten Kapitel. Markus fängt praktisch damit an. Nein, nicht ganz. Er fängt mit dem Johannes dem Täufer an, der erzählt was und das haben wir ja schon besprochen. Jetzt wird Jesus getauft. Jetzt taucht Jesus aus dem Nichts auf und wird getauft. Und das geht so. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Das sind jetzt die 8 Zeilen, das war's jetzt auch schon mit der Taufe. Ja, und das ist der erste Auftritt von diesem Jesus. In diesem ältesten aller Evangelien. Also keine Kindheitsgeschichte, sondern der tritt mit der Taufe auf. Wir haben ja schon erzählt von Johannes dem Täufer, der diese Metanoia, diese Umkehrtaufe hatte. Mhm. Also dieses, die Leute, die zu ihm kommen und im Jordan mit Wasser getauft werden, anbrüllt ihr Otterngezücht und so. Und eine ganz radikale, asketische Figur war, der das Leben der Menschen vollständig, also auf Verzicht hin, auf ausrichten wollte. Im Vorfeld von Jesus gibt es die Essener und diese Qumran-Leute. Über die wir auch schon gesprochen haben. Die wir schon höre mal in die Folge die Rollen von Qumran rein. Genau. Mhm. Und die waren eine Extragruppe, die sehr asketisch in der Wüste gelebt haben. Mhm. Das war wohl eine Bewegung auch damals, dass man sich zurückgezogen hat und auf bestimmte Güter verzichtet hat und damit seine Verbindung zu Gott gezeigt hat. Und dieses Ritual der Waschung, also du gehst ins Wasser und ich vermute. Die sind ja damals nicht, haben nicht nur 3 Tropfen auf die Fontanelle bekommen, sondern die sind ja richtig untergetaucht worden. Ja, genau. Und ich nehme an, dass damals vielleicht auch der Jordan noch ein bisschen sauberer war, als er heute ist und größer. Ja, vor allem größer. Heute wird ja rechts und links alles abgezapft, ist ein um die Felder damit zu bewässern. Das ist ja ein ganz kleines Flüsschen heute. Genau. Die Pilger stehen immer noch im Wasser und lassen sich dort mit weißen Gewändern untertauchen. Zu Hunderten. Ja, ich war auch schon mal an der Taufstelle, allerdings von der jordanischen Seite her. Genau. An der Taufstelle Christi, da sind gleich 3 Kirchen und da sind große Gerüste, da kann sich die Verwandtschaft draufsetzen, wenn dann einer untergetaucht wird. Genau, ja. Und da ist Schilf, ganz viel Schilf. Und alle kriegen weiße Gewänder an und es ist doch für viele Leute ein großes Erlebnis. Aber die Taufe, die der Johannes gibt, ist eine Umkehrtaufe, eine Reinigungstaufe, die in dieser damaligen Bewegung der Askese üblich war. Also Assoziation Reinigungsbad. Bad. Tauchbad für Frauen. Genau, Reinigungsbad auch für Männer. Mhm. Also, und das erweitert. Also dieses ganz körperlich gedachte Reinigen wird dann erweitert auf das Geistige und das wird im Jordan gemacht, in dem Hauptfluss Israels. Und da wirst du untergetaucht und dann zeigst du damit, dass du eine Metanoia, eine Umkehr deines Lebens und du beginnst ein neues Leben. Mhm. Das ist die Johannestaufe. Mhm. Und Johannes hat das erfunden. Wenn du das alles in dem Horizont der Reinigungsbäder siehst, dann kann das sein, dass es schon auch andere Varianten davon gab. Mhm. Aber wie uns ist bekannt, dass es den Johannes gab und dass der Johannes in diesem Sinne getauft hat. Mhm. Und massiver Kritiker der damaligen Königsfamilie war, massiver Kritiker der damaligen politischen Verhältnisse war, und wie gesagt, Armut und Askese gepredigt hat. Und zudem kommt dann Jesus an den Fluss. Ja, also über den Johannes wird hier nichts weiter berichtet, außer dass er ihn untertaucht. Und dann kommt eben diese Vision. Als Jesus aus dem Wasser steigt, sieht er, dass der Himmel sich öffnet und eine Taube auf ihn niederfährt. Und dann kommt dieser Spruch, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mhm. Das Interessante ist, dass das außer ihm niemand sieht. Mhm. Jesus allein hat diese Vision. Er hat selber in dem Urevangelium, selber hat er jetzt eine Eingebung. Ah, ich bin Gottes Sohn. Also er erfährt es hier erst. Er erfährt es hier. Ja. Mhm. Und nicht so wie bei Lukas mit 12 Jahren, ich bin beim Vater und so weiter. Mhm. Sondern er hat eine Vision und fühlt sich jetzt hier berufen. Man kann auch sagen, er hat irgendeinen psychischen Ausnahmezustand. Mhm. Und jetzt hält er sich für Gottes Sohn. Also wir kennen ja eigentlich keine Berufungsgeschichte von Jesus. Mhm. Ja, das ist ja aber eine Art Berufung hier. Genau, absolut. Mhm. Und das wird verbunden mit diesem Signum für den Heiligen Geist, was diese entzückenden israelischen Tauben darstellen, was inzwischen über die ganze Welt verteilt, in allen Kirchen gibt es irgendwo eine Taube, die den Heiligen Geist signalisiert. Mhm. Und dann diese Stimme, also es ist eine Vision und eine Audition und da hört er die Stimme Gottes, du bist mein lieber Sohn. Ja, ein Zitat aus Jesaja. Genau. Das ist auch wieder ein Bezug auf das Alte Testament. Genau. Und da muss man auch sehen, dass als Gottes Sohn wurde auch ein Prophet bezeichnet. Also diese Vorstellung, es ist einer gezeugt von Gott, ist da noch nicht so richtig zu Hause. Also dieses, du bist mein Sohn, das kann genauso eine Gotteskindschaft wie der, ich berufe dich als Prophet. Mhm. Aber es ist eine etwas sonderbare Berufungsgeschichte, die mit einem Ritual… Die nur in dem Inneren Jesu spielt. Ja. Also sie spielt nur im Inneren des Betroffenen. Also kein Publikum wer drumherum. Wer sagt dir denn und das? Bitte? Wie sagt dir das der Text? Der Text sagt mir, und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Ja. Und er hörte eine Stimme, die aus dem Himmel zu ihm sprach. Also es ist eine Vision, die null. Niemand hört es außer ihm. Es gibt, wir werden ja dann jetzt gleich zu anderen Taufgeschichten, da hört das ganze Publikum, hört die Stimme. In einer anderen Variante, nur Johannes hört die Stimme. Also es ist ganz interessant, aber hier, im Originalevangelium ist es die Vision eines einzelnen religiösen Menschen, der ins Wasser geht. Und danach und der hält er sich für den Messias. In dieser Taufe auf jeden Fall sowas wie eine Berufung erlebt. Ja, genau. Jetzt wollte ich dich noch was anderes fragen, was mich auch wundert ist, wenn wir jetzt das alles mal glauben, dass Jesus Gottes Sohn war, dann frage ich mich, warum hat Gott eigentlich keine Frau geschickt? Warum hat er keine Tochter geschickt? Ich weiß noch genau, dass ich das im Religionsunterricht mal gefragt habe. Mein Religionslehrer, da war ich in den ersten Klassen des Gymnasiums, da habe ich gefragt, warum hat Gott eigentlich kein Mädchen geschickt, sondern einen Jungen? Und mein Religionslehrer hat damals eine Antwort gegeben, die mich damals schon nicht und bis heute nicht befriedigt. Nämlich er hat gesagt, ja, einem Mädchen hätte man damals nicht zugehört. Deswegen hat Gott einen Jungen geschickt. Das war eine sehr männerdominierte Gesellschaft und einer Frau hätte man nicht zugehört. Und da habe ich mir gedacht, Gott lässt doch alte Frauen, 90-jährige Frauen Kinder kriegen. Meinst du nicht, dass der in der Lage gewesen wäre, eine Frau zu erfinden, der die Männer sehr wohl zugehört hätten? Und das fand ich also ganz dürftig, diese Erklärung. Was sagst du dazu? Ich würde jetzt dazu sagen, ich maße mich nicht an, die Geschichte zu kritisieren. Es ist mal so. Das Zweite würde ich sagen, theologisch ist es nicht von Relevanz. Mhm. Es kann Mann oder Frau sein, es ist ein Mensch. Mhm. Wichtig, in der Theologie kommt es auch darauf an, dass es ein Mensch ist. Mhm. Wenn du das Ensemble der Glaubensvorbilder dir anguckst, dann finde ich, dass auch die Maria schon eigentlich eine großartige Person da ist. Mhm. Ganz stark auch betont wird, gerade eben auch beim Lukas. Und dann hast du eigentlich diese Frau, Mann und Mutter, Kind, Situation. Die Geschlechterrollen hast du schon ordentlich besetzt. Wir werden darauf kommen, dass wir auch die nicht so richtig wissen, welchem Geschlecht sie angehören, die werden wir auch noch treffen, wie zum Beispiel den Lieblingsjünger und so. Mhm. Wir wechseln jetzt nicht die Geschichte, aber das Evangelium und hören uns jetzt die gleiche Geschichte nochmal an, jetzt deutlich länger, im Evangelium nach Matthäus. Auch in Matthäus wird die Taufgeschichte erzählt und da geht es so. Also, Johannes der Täufer tritt in jenen Tagen auf und verkündet in der Wüste in Judäa Folgendes. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann beginnt Matthäus, der natürlich der große Verbinder zum Alten Testament ist. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass Matthäus überall nach Gründen sucht, warum Jesus der prophezeite Messias ist. Der flöht ja das ganze Alte Testament durch nach Hinweisen auf Jesus. Und er verweist jetzt auch gleich auf eine Stelle bei Jesaja. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Also er, der Johannes, von dem ist das gesagt. Also du siehst auf jeden Fall, dass für die Legitimation und Autorität des Jesus vor allem die Jesaja-Texte, insbesondere die deutere Jesaja, also die ab dem 40. Kapitel sind, also der zweite Jesaja, das haben wir schon mal erzählt, dass der Jesaja ja mehrere Bücher sind. Und der zweite Jesaja, der im Exil oder kurz am Ende des Exils entstanden ist, wo diese Messias-Vorstellung auch ganz groß wurde, auf den berufen sich die meisten Texte. Also der Prophet Jesaja ist einer der wichtigsten Kronzeugen im Alten Testament. Ich wollte dich fragen, was heißt, der Matthäus hat das Alte Testament durchgeflöht? Was meinst du damit? Was ist das da für ein Wort? Durchgeflöht heißt, er hat überall nach Hinweisen gesucht, auf die Jesus als Messias passen könnte. Du meinst, er war da gesessen, hat das Alte Testament gewälzt und geflöht. Natürlich hat er das. Ich glaube, du musst dir das anders vorstellen. Du musst dir vorstellen, dass die Leute haben ja gespannt und dringlich auf den Messias gewartet. Und ich glaube, das war in der damaligen Zeit der vollkommen gegenwärtige Ensemble von Hinweisen. Ich glaube nicht, dass der Erfinder sozusagen dieses Links ist, sondern ich glaube, dass die Leute sagen, und der Messias wird dann so sein, dass wir ihm den Weg bereiten durch die Wüste und er wird auf einem Esel kommen und so. Diese Vorstellungen waren alle da. Und die wurden dann von Matthäus in ein Ensemble gesteckt. Jetzt erzähle ich dir was. Es heißt nämlich so, diese Prophet-Jesaja-Stelle. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm seine Pfade, jede Vertiefung soll erhöht und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade werden, was hügelig ist, werde eben, damit alles Fleisch das Heil Gottes sehe. Jesaja 40. Und da schreibt, jetzt muss ich dich enttäuschen, es gibt eine weitere. Jack Miles ist nicht zu Ende. Ja, ja, er hat sein neues Miles Testament auch hat aufgerollt. Hat auch noch nach seiner Biografie Gottes ein neues Buch geschrieben. Das heißt Jesus, der Selbstmord des Gottessohnes. Ja, okay. Ein wunderbares Buch, aus dem ich jetzt weiterhin vorlesen werde. Eigentlich war Jack Miles ja mit Hiob und Gott schon am Ende. Ja, aber jetzt fängt er wieder an. Ja, er ist wieder erwacht, so wie Gott selbst. Ja, gut. Und er macht natürlich, es gibt ja eine Fortsetzung der Biografie Gottes jetzt im fleischlichen Gewande. Genau. Und er wird natürlich uns weiterhin begleiten mit allerhand aufklärerischen Schriften. Und jetzt fängt er gleich an zu erklären, was das mit diesem Jesaja, mit dem geebneten Weg und dem plattgemachten Hügel auf sich. Ist übrigens das Adventslied, wie soll ich dich empfangen? Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast, macht alle Steige richtig und so weiter. Lasst alles, was er hasst. Genau. Schön, dass du das auch noch kannst. Ich kann das alles. Ich bewege es in meinem Herzen. Also jetzt Jack Miles. Jack Miles schreibt, die Handlung des Neuen Testaments beginnt mit der Erinnerung an ein gebrochenes Versprechen. Eines der vielen gebrochenen Versprechen. Jesajas Sprache ist herrlich. Aber er beschreibt einen Triumphmarsch, der nie stattgefunden hat. Berge sollen erniedrigt, Täler ausgefüllt werden, um eine Paradestrecke zu schaffen, auf der die israelitischen Verbannten aus Babylon nach Jerusalem hineinmarschieren sollen. Doch die Parade wurde von Gott abgesagt. Die Verbannten, zu denen der Herr durch Jesaja sprach, kehrten nicht ruhmreich heim. Viele von ihnen kehrten überhaupt nicht heim. Und diejenigen, die heimkehrten, tauschten lediglich einen imperialen Herrscher gegen den anderen aus. Die Perser schlugen die Babylonier, doch Israel war nur ein Teil der Kriegsbeute. Als der Täufer spricht, sind 500 Jahre vergangen und ein spektakulärer dritter Tempel steht in Jerusalem kurz vor der Vollendung. Doch dieser dritte Tempel, der Tempel des Königs Herodes des Großen, dessen Überreste in Jerusalem heute noch zu sehen sind, das ist die Klagemauer, ist das Werk einer römischen Marionette, eines Idumäers, der in einem kollaborationistischen jüdischen Clan eingeheiratet hatte. Ist dieser Tempel die Erfüllung des alten Versprechens Gottes? Zu Zeiten des Täufers waren viele von ihm beeindruckt. Die ganze antike Welt war von ihm beeindruckt. Doch dissidente jüdische Gruppen, namentlich die Pharisäer, wahrten Distanz. Johannes predigt lieber in der Wüste als auf den Stufen des Denkmals, das Herodes für sich selbst errichtet hatte. Die Erinnerung an die Vergangenheit und die Realität der Gegenwart, der große heilige Tempel, den es nie gab, und der große unheilige Tempel, der da steht, wirken zusammen gegen eine Hochstimmung. Das ist die Lage, in der diese ganzen Sachen hier sich vollziehen. Ja, und dann siehst du aber wieder Judentum, Kritik, durchschaut. Die ganze Figur des Johannes kannst du von diesem Szenario her aussehen. Ja. Also es ist ein versprochener Einzug, aber der Johannes sagt, der ist es auf jeden Fall nicht. Der ist es, der uns versklavt, der in Reichtum schwelgt, der uns als Volk letztlich verrät und so weiter und so fort. Da kommen wir noch drauf, auf den Herodes und auf den Tod des Johannes auch. Ja. Aber jetzt sind wir ja bei der Taufe. Also jedenfalls diese Prophetie mit dem bereiteten Weg, der bezieht sich auf die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, die ausgefallen ist. Die große Parade ist ausgefallen und soll jetzt sozusagen nachgeholt werden, also mit Jesus. Und jetzt wird beschrieben, wie Johannes aussieht, dass er nämlich ein Gewand aus Kamelhaar trägt, einen ledernen Gürtel um die Hüften, Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Das haben wir ja schon mal hier besprochen, dass er, da habe ich dir ja erzählt, wie ich in eine Wolke wilder Bienen geraten bin, dass das kein Spaß ist. Und die Leute von Jerusalem und ganz Judäa zogen zu ihm hinaus und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Also Sündenbekenntnis, da weiß ich jetzt nicht, wie das ausgesehen hat, das weiß man nicht so richtig. Ja, also, ist aber interessant, dass jetzt, es das schon vor Jesus gegeben hat. Ja, Sündenbekenntnis gibt es auch, natürlich auch im Tempel schon. Ich bin ein Mann unreiner Lippen oder wie auch immer. Dieses Ritual hast du schon. Aber welche Sünden haben die jetzt bekannt, dass sie zum Beispiel korrupt sind? Und ist es ein politischer Anspruch, den der mit dieser Umkehr verbindet, dass er sagt, ihr müsst euch gegen die Römer stellen oder ihr müsst euch gegen diesen langen Arm der Römer stellen, wie der Herodes, der stellt euch zwar einen super Tempel hin, aber das war es dann auch schon. Ja, und diesen Tempel, es kann nicht die Wohnung Gottes sein, sondern kommt zu mir in den Jordan, ist die Taufe sowas wie ein Gegenmodell. Er meidet den Tempel. Er meidet den Tempel. Der Rufer in der Wüste, das sagen wir doch auch. Ja, der Rufer in der Wüste. Der nicht gehört wird. Der nicht gehört wird. Und jetzt kommen viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe. Verschiedene Gruppen der religiösen Elite, wenn man so will, mit auch unterschiedlichen Schwerpunkten in ihrer Lehre, die sich auch konkurrenzierten, aber immer wieder als Gesprächspartner von Jesus auftreten. Aber sie kommen ja später, aber jetzt sind wir ja bei Johannes und jetzt kommen sie und wollen sich taufen lassen und er sagt zu ihnen Folgendes und das hört sich wieder wunderbar prophetisch an. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ja, die Worfschaufel, von der hier die Rede ist, das handelt sich um eine Schaufel, mit der das frisch gedroschene Getreide in die Luft geworfen wurde und die schweren Getreidekörner sind nach unten gefallen und das Spreu, das sich durch das Dreschen sich von dem Korn gelöst hat, das ganz leicht ist, wird vom Wind davon getragen. Ja, das ist das altertümliche Bild, das hier erweckt wird, damit unsere Hörerinnen und Hörer das verstehen, die Worfschaufel. Wunderbar, und das Otterngezücht, das ist wie gesagt zu den religiösen Eliten gesagt. Ja, da. Otterngezücht, Schlangenbrut. Schlangenbrut, Otterngezücht, also etwas, was eigentlich, ja, Ungeziefer eigentlich beschreibt er die als Ungeziefer. Und also als, da kommen dann die Gelehrten der israelischen Gesellschaft. Ja, und die am Tempel zu Hause sind. Und die sind. Werden dann hier angeschrien. Ja, genau. Also und das warum? Heißt, er... Du hast es ja schon mal beschrieben mit den Worten von Jack Miles. Ich glaube, es geht auch hier um die Auseinandersetzung, wer ist das richtige Israel? Leben wir nicht das falsche Leben? Und da steht der Johannes. Ich glaube, dass der Johannes auch eine richtige politische Botschaft hatte. Wie gesagt, anders als Jesus dann? Ja. Du meinst, er war eher auf Erden verhaftet? Ich glaube, dass der ein Revolutionär war, also im Lebensstil. War eher bei den Zeloten, oder? Ja, eher bei den Zeloten. Also Jesus hat später ja auch Jünger, die aus dieser Bewegung kommen. Also er war ein Asket, er war ein Rückzügler und ich glaube, dass er eine politische Botschaft hatte, die schon auch gegen die Römer und gegen die Besatzung und gegen die Römerfreunde gerichtet war und die sich damit arrangiert hatten politisch. Ich glaube, dem Jesus war der zu radikal. Es wird ja nichts darüber gesagt, die werden ja nur in ein Verhältnis gesetzt, was vielleicht darauf schließen lässt, dass der Jesus tatsächlich ein Johannes-Nachfolger, Jünger oder bei ihm gelernt hat. Tatsache ist aber, wenn die in dieses Verhältnis gesetzt werden, ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu binden, oder ich bin der, der ihn überhaupt auf den Weg bringt, dann haben die Jesus-Jünger den Johannes als Vorläufer, sie konnten ihn nicht ganz aussortieren aus dem Leben Jesu, aber sie haben ihn als Vorläufer eingeführt. Und es scheint so, als wenn der Jesus mit einer etwas differenzierten und anderen Botschaft... Ja, also das ist ja hier kein Rettergott, sondern ein Richtergott. Der hier angekündigt wird. Da ist von Heil und Liebe und Menschenliebe und der Liebe deinen Nächsten und so weiter null. Ja. Sondern das ist hier richtig, also Angstmache. Das ist, genau, das ist einer, der Gericht fahren wird und der Recht sprechen wird und der einen Pfeil aufrichten wird in Israel und die Spreu vom Weizen trennen wird und so. Der Jesus wird dann im Laufe seines Lebens etwas anders agieren. Also wiederum ein gebrochenes Versprechen, wenn man mit Worten von Miles reden möchte. Aber wenn du es jetzt historisch siehst, soziohistorisch, dann wird man davon ausgehen können, dass der Jesus tatsächlich mit dem Johannes was zu tun hatte, dass er ihm eine Zeit lang, vielleicht 2-3 Jahre gefolgt ist, dass er sich von ihm hat taufen lassen und dass er dann wohl seiner Wege gegangen ist. Ja, und sein großer Aufschwung kommt ja dann, als Johannes beseitigt wird. Aber da kommen wir dann drauf. Genau. Da kommt ja dann Jesus richtig groß in Fahrt. Genau. Als der Konkurrent ausgeschaltet worden ist, das muss man ja vielleicht auch sagen. Ja, oder so es ist so eine, vielleicht so eine Lehrer-Schüler-Beziehung auf jeden Fall. Sie waren gleich alt, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ja, das sagt ja nichts. Also ja, das sagt in spirituellen Fragen sagt das gar nichts. Ja, sagt gar nichts. Da hast du recht. So, jetzt fahre ich mal fort, denn Sie waren jetzt gleich spannend. Alt, weil ein halbes Jahr älter, der Johannes. Da haben wir doch. Ja, stimmt, der war ein halbes Jahr älter. Ja, genau. Ja. So wie du auch nur ein halbes Jahr älter bist als ich. Ein halbes Jahr und 4. In spirituellen Fragen. 4,5 Jahre. In spirituellen Fragen sagt das gar nichts, meine Liebe. Da hast du wohl recht. Da ist manchmal der Jüngere klarsichtiger. Eieiei. Also, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Taufe selbst nach diesem langen Um-sich-Schlagen des Johannes. Jesus kommt jetzt an den Jordan aus Galiläa, um sich von Johannes taufen zu lassen. Wo bist du jetzt bei Lukas? Ich bin jetzt weiterhin, ich fahre fort im Matthäusevangelium. Okay. Ja, nach dieser großen Rede mit dem Spreu und Weizen und so weiter fahre ich jetzt fort. Jesus tritt jetzt an den Jordan und möchte sich taufen lassen. Und Johannes will es nicht, sondern er sagt zu Jesus, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Es heißt jetzt nicht so, dass Jesus hinter Johannes hergelaufen sei. Also er wird jetzt hier nicht als Jünger vorgestellt. Vielleicht ist da aber auch ein bisschen getrickst worden. Sondern es wird so getan, als käme Jesus aus dem Nichts. Und Johannes Klarsichtig erkennt den Messias, der da an den Jordan herantritt. Wahrscheinlich kannten sie sich aber. Und ja, also anzunehmen. Ja, und Johannes sagt dann zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Und Jesus antwortet ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Es ist wieder, ich muss was erfüllen, ja. Ich muss wieder eine alttestamentliche Anforderung, eine Prophezeiung erfüllen. Da gibt der Johannes nach. Und kaum war Jesus getauft, die Taufe selbst wird gar nicht beschrieben, die wird übersprungen und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Wieder eine Vision, die Jesus hat. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Also ist wie, da weiß man jetzt aber nicht, ob er das alleine nur hört oder ob es alle hören können. Aber die Geschichte von der Jungfraugeburt und du wirst ein Kind gebären, wie wir es in Lukas gelesen haben und wie wir eigentlich, was dann die Dogmatik der Kirche stark beeinflusst hat. Hier hast du ein Adoptionsverfahren. Ah. Hier hast du keine Zeugung eines Gottessohns durch, sondern hier adoptiert Gott, das soll jetzt mein Sohn sein. Ah. Einen Erwachsenen in diesem Ritus der Taufe. Also eine ganz andere Form, wie Jesus zu Gottes Sohn wird. Ja. Nämlich Gott adoptiert ihn hier. Ja, toll. Dann kommen wir jetzt zu Lukas. Ja. Lukas erzählt die Geschichte von Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu folgendermaßen. Der fängt schon an mit Daten und Fakten. Das macht er immer, das ist ja der Chronist. Ja, der große Daten- und Fakten. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn schon als Historiker vorgestellt. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Also über diese ganzen Hintergründe werde ich erzählen, wenn wir zu Herodes kommen. Und dem Tod des Johannes, da werde ich mal über die ganzen Kaiser in Rom was erzählen und über die Könige in Israel. Dein Lieblingsthema. Das ist ja alles der krumme Hunde waren. Aber der Kaiser Tiberius regierte von 14 bis 37 nach Christus. Und wenn im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius diese Taufe da stattgefunden hat, 29. dann war Jesus 29 Jahre alt. Pontius Pilatus war Statthalter in Judäa damals schon. Schon, ja. Und Herodes Tetrarch war der Statthalter von Galiläa. Sein Bruder Philippus Tetrarch war der Statthalter von Iturea und Trachonitis. Also das werde ich auch noch erklären. Das sind zwei Verwandte des Herodes des Großen, aber das ist relativ komplex, da werde ich was dazu sagen. Und Hohepriester waren Hannas und Kaiphas, denen werden wir später auch noch begegnen in 2-3 Jahren. Genau. Ne? Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zieht in die Gegend um den Jordan und verkündet dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Und so erfüllt sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Das habe ich ja schon vorgetragen. Ja, das ist die gleiche Stelle. Genau, wieder. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und was krumm ist, soll gerade werden und so weiter. Und das Volk zieht in Scharen zu ihm hinauf, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er schreit sie an, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Also da kann man jetzt sehr schön sehen, dass die gleiche Quelle hatten, aber eine andere Quelle als den Markus. Jetzt pass auf, jetzt kommt aber noch was anderes bei Lukas hinzu. Pass auf, er sagt auch, bringt Früchte hervor, die euch eure Umkehr zeigen und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Auch wieder eine Lokie, eine Aussage. Ja, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, das haben wir auch gehört, wörtlich. Ja. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und das mit dem Worfeln, also mit dem Streu, das lässt er jetzt weg. Ja. Aber jetzt geht es anders weiter bei Lukas. Da fragen nämlich die Leute den Johannes, was sollen wir also tun? Und er antwortet ihnen. Und das hören wir uns jetzt an. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Jetzt hat Johannes nicht nur Vorwürfe im Karton, sondern er bietet auch Lösungen an. Wir haben ja festgestellt, dass der Lukas sehr großen Wert darauf legt, dass der Jesus nahe am Tempel ist. Der Lukas, der will auf jeden Fall alle Vorwürfe, die von israelisch in jüdischer Seite kommen, ihr seid ja gar keine richtigen Juden, die will er beschwichtigen. Tempel ist uns wichtig. Mhm. Auch die religiösen Eliten, die beim Matthäus so böse wegkommen, die Sadduzäer und die Pharisäer, ja, die sind das Otterngezücht. Mhm. Hier sind es nicht die Pharisäer und die Sadduzäer. Sondern das Volk in Scharen. Ja, die werden schon mal da außen vor gelassen. Mhm. Genau, und dann kommst du zum Kern des Lukas. Der Lukas sagt, wir wollen uns ja gar nicht mit den Juden anlegen, sondern wir wollen die sozialpolitische Seite dieses Jesus beschreiben. Und das ist dem Lukas sein besonderes Anliegen. Also nehmt den anderen nichts weg, nehmt nicht mehr, macht keinen Steuerbetrug, heißt das ja? Ja, Zöllner, ne? Das sind die Steuerleute. Das sind die Steuerleute, nehmt nicht zu viel Steuer, nur das, weil die haben ja natürlich zum Teil abkassiert, die verrückt. Mhm. Und macht die Leute nicht total arm. Mhm. In diesen wenigen Sätzen, vielleicht magst du sie nochmal lesen. Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Und er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr als das, was festgesetzt ist. Und die Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Mhm. Das sind also auch Leute, da kannst du dir vorstellen, wie es dazugegangen ist. Und du hast im Grunde genommen diese gesellschaftlichen Schichten, die auf der Grenze zwischen den römischen Besatzern und den jüdischen Besetzten sind. Mhm. Die Soldaten, die auf beiden Seiten tragen, die Zöllner, die auf beiden Seiten tragen. Ja, das sind natürlich Juden, die ja, aber im genau. Dienste Roms ja, stehen. Genau, das im meine Dienste ich mit Roms. Auf beiden Seiten ja. tragen. Also die sind die ja. Borderliner. Genau. Die sind im Dienste Roms, sind aber Juden. Sind aber Juden. Denen wird jetzt gesagt, nutzt die Leute nicht aus und nutzt eure Position nicht aus. Mhm. Ich finde, das ist eine ganz typische Lukas-Stelle, weil du hier siehst, hier geht es nicht erstmal um jüdische Religion, wir versuchen den Tempel zu akzeptieren, sondern hier geht es um das soziale Verhalten. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Genau, hört sich ja so an. Ja, ja, wahrscheinlich. Doch Johannes gab ihnen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er im nie verlöschenden Feuer verbrennen. Mit diesen und anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Und dann schießt er sich auf den Tetrarchen, also auf den Marionettenkönig von Roms Gnaden Herodes ein. Das ist aber nicht Herodes der Große, der den Tempel bauen ließ, sondern jetzt sein Nachfolger Herodes, wegen der Sache mit Herodias, der Frau seines Bruders. Auf die kommen wir noch getrennt zu sprechen. Der hat ja die Frau seines Bruders geheiratet, der hat ja seinem Bruder die Frau weggenommen. Und wegen all der anderen Schandtaten, die er verübt hatte, deshalb ließ Herodes den Johannes ins Gefängnis werfen und lud so noch mehr Schuld auf sich. Also es wird jetzt vorgegriffen auf das, was dem Johannes widerfahren wird. Und jetzt kommen wir zur Taufe selbst. Aber du hast wieder, genau, du hast Sozialkritik, du hast Herrschaftskritik an korrupten Herrschern. Das ist sehr gut in der Tradition der sozialkritischen Propheten. Der ist in der Tradition eines Amos, eines Hosea, eines Jesaja, da wird der eingezeichnet. Toll. Und jetzt kommt die Taufe, die ist auch ganz kurz, die geht so. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Also der steht da irgendwo in der Menge und läuft auch mit rein. Während er betete, offenbar betet er während der Taufe, öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Also auch hier ist nicht klar, hören es alle oder hört es nur er? Das wusste ich gar nicht, denn ich habe immer gedacht, Das hören alle. Aber es stimmt überhaupt nicht. Wenn man das liest, jetzt sind wir beim dritten Evangelium, wo nicht klar ist, ob er nur nicht nur selber eine Stimme im Kopf hat. Und da heißt es nicht, und alle waren erstaunt und blickten sich an. Die heißt, dieser ist Gottes Sohn. Ich weiß gar nicht, wo ich die gelesen habe. Ich weiß es nicht. Dieser, vielleicht kommt es bei Johannes. Also wir sehen es ja noch. Wir werden noch sehen. Ja. Wir sind ja jetzt noch bei Lukas. Wir haben ja noch ein Evangelium also vor uns. Also auch da haben wir auf jeden Fall, wir sind viele Leute, wir haben eine große Gruppe von Leuten. Mhm. Es sind viele Leute, aber keiner wundert sich und keiner wundert sondern sich. Der Hinweis. Und sie sprachen zueinander, das ist Gottes Sohn. So müsste man das doch erwarten. Sondern wir haben nur dieses intime, diese intime Gespräch zwischen diesen beiden. Zwischen dem Getauften und dem der Erscheinung, die er hat. Ja, und vorher auch ein Gespräch zwischen dem Täufer und dem Getauften, wo er sagt, ich bin ein Hinweiser auf dich. Ja. Ja. Also, und es ist wieder der Verweis in meiner Bibel hier, immer auf Jesaja. Aber Sabine, da siehst du auch, wie wir doch geprägt sind durch die ganze Ikonografie. Man sieht dann diese Taufszenen. Ja, das ist das Interessante. Das sind ganz viele und dann öffnet sich Gott da oben und dann kommt er da runter. Und alle, und steht nicht drin. Es steht überhaupt nicht sondern drin. Es ist eine Audiovision dieses Mannes, der gleichzeitig sich dann sozusagen als Adoptionssohn von Gott fühlt. Ja. Es ist ganz verrückt. Und deswegen ist es so interessant, diese Bibel zu lesen. Ja. Wir schütteln das jetzt mal alles ab und betrachten es auch mit den modernen Methoden hier, mit den historischen Hintergründen und so. Und da sieht doch manches anders aus, muss ich sagen. Und das finde ich auch das Bereichernde und auch das Ernüchternde von unserem kleinen Podcast hier. Ich habe auch noch was mitgebracht, hier allerhand. Sehr schöne Dinge, die man jetzt verlesen könnte. Und ich wollte das auch nicht den Leuten vorenthalten, denn ich habe ja hier der Selbstmord des Gottessohnes, Jack Miles, dabei, der uns auch weiterhin begleiten wird. Bevor wir zu Johannes kommen, wo du sicherlich größere Ausführungen machen wirst, wollte ich dir noch schnell zuvorkommen und etwas erzählen aus Jack Miles, der ein Anhang an seine Biografie Gottes, die Figur Gottes, verfolgt er ja als Romanfigur und erklärt uns, wie es dazu kam. Er ist ja Bibelforscher. Und er erklärt in einem Anhang über die Sprachen. Aus den zahlreichen Schriften wird eine Bibel, heißt der Anhang. Und da erklärt er, welche Sprachen damals vorherrschten und welche Sprache welche Aufgabe hatte. Also die erste Sprache im alten Israel war das Hebräische. Und dann im 6. Jahrhundert vor Christus war Israel reduziert auf Jehud, eine Provinz im Perserreich, also da am Mittelmeer. Während der Großteil der Bevölkerung weg war, wurde das Aramäische die Verkehrssprache des Reiches und zur zweiten Sprache der Juden. Nachdem die Griechen den Mittelmeerraum überrannt hatten, wurde neben dem Hebräischen und Aramäischen das Griechische die Sprache der neuen Reiche. Die griechische Ausgabe der jüdischen Schriften für die griechisch sprechenden Juden Ägyptens nannte man dann Septuaginta. Septuaginta. Ja? Und dazu schreibt Jack Miles, als sich der Glaube an Christus von den griechischsprachigen Juden Palästinas auf die zahlreichen griechischsprachigen Juden der mediterranen Diaspora ausbreitete und ihre Zahl betrug vielleicht das Fünffache der jüdischen Bewohner Palästinas, war die Schrift in griechischer Sprache bereits da und wartete gewissermaßen auf ihn. Die Septuaginta wurde rasch zur Schrift der neuen Bewegung und deren neues Testament, das sich stark an die Septuaginta anlehnte, sollte zum größten Beitrag der hellenistischen Judenheit zur Weltliteratur werden. Die Heimat des Neuen Testaments, die Evangelien ausdrücklich eingeschlossen, ist die mediterrane Judenheit, nicht Palästina. Nachdem Rom im Jahr 70 nach Christus Jerusalem zerstört, die Bevölkerung Judäas weitgehend deportiert hatte, wurden das Hebräische und Aramäische von Neuem zu einer wichtigen ethnisch-religiösen Trennungslinie im Römischen Reich. Ein Großteil derer, die sich zum Christentum bekehrten, wenn nicht die Mehrheit, stammte nämlich aus der hellenistischen Judenheit. Der Soziologe Rodney Stark zeigt überzeugend, dass das Christentum auch dann noch eine mehrheitlich jüdische Bewegung war, als der neutestamentliche Kanon längst abgeschlossen war. Es gab natürlich viele nicht-jüdische Konvertiten, Doch erschien der Übertritt zum Christentum den Juden nicht als eine Aufgabe ihrer Volkszugehörigkeit, den Nichtjuden hingegen erschien er als eine relative Aufgabe ihrer Volkszugehörigkeit. Den Anhängern des griechisch-römischen Polytheismus, also den Heiden, den sogenannten Heiden, erschien es selbstverständlich, als bedeute der Übertritt zum Christentum den Anschluss an eine Bewegung, die, was Inhalt und Mitgliedschaft anging, überwiegend jüdisch war. Die hatten also den Eindruck, sie bekehren sich zum Judentum. Ja. Ja. Dabei hat der Judentum noch nicht missioniert und auch nicht bekehren wollen. Ja, das ist einfach. Also es war auch für die neu dazugekommenen nicht klar. Ja. Ja. So betrachtete das rabbinische Judentum, das zusammen mit dem Christentum als eine der beiden Formen des palästinensischen Judentums die Katastrophe des Jahres 70 nach Christus überlebt hatten, die Schrift in griechischer Sprache zunehmend als die Schrift der Christen, genauer gesagt als die Schrift der Abtrünnigen, der Apostaten. Unter den Christen erhielt sich dagegen die Einstellung in griechischer Schrift ist nichts anderes als das Wort Gottes. Also das Alte Testament auf Griechisch übersetzt, das war die Schrift, auf die sich die neue Bewegung oder die Bewegung neuer Wege, heißt weil es auch. Weil es griechische Juden waren. Ja, genau. Aus Ägypten, und die, merkwürdigerweise. Auch. War ja griechisch. Ja, haben wir ja das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt, die hießen Nasoräer oder eben neue Bewegung gegenüber der rabbinischen Älteren. Also die Christen wurden zunächst mal als Gruppe der neuen Wege beschrieben. Das Adjektiv alt in der Wendung Altes Testament funktionierte übrigens so ähnlich wie alt in der Wendung alte Welt. Die ältere Bundesbeziehung zwischen Gott und den Juden wurde in den ersten Jahrhunderten des neuen Bundes des Christentums zwar hin und wieder verächtlich gemacht, doch meistens wurde sie gefeiert und auf jeden Fall nie gänzlich verworfen. Sonst hätten die älteren Schriften wohl mit ihr verworfen werden müssen. Tatsächlich wurde diese Alternative in der Mitte des zweiten Jahrhunderts auch vorgeschlagen, fand aber bezeichnenderweise keinen Anklang. Markion. Das hast du ja schon mal erzählt. Ja, genau, von Markion. Für eine Religionsgemeinschaft, die sich ethnisch immer noch überwiegend aus Juden zusammensetzte, wir reden jetzt über 300 Jahre, ne, war es moralisch unmöglich, in den jüdischen Schriften etwas anderes zu sehen als das Wort Gottes. Das Alte Testament, der alte Bund, war die Beziehung Israels zu Gott. Das Neue Testament, der neue Bund, dehnte diese Beziehung auf die übrige Menschheit aus. Die einheitliche Sprache erleichterte eine Wechselwirkung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, die der Wechselwirkung zwischen der griechischen Tragödie und der gesamten älteren griechischen Mythologie durchaus vergleichbar ist. Was eine Tragödie wie König Ödipus auf die Bühne bringt, ist kaum mehr als Ödipus' Entdeckung der Wahrheit über seine Abstammung. Sophokles verzichtet darauf, noch einmal die ganze Mythologie darzubieten, auf der das Stück beruht. Er setzt voraus, dass die Zuschauer in Athen mit umfassenden Kenntnissen dieser Mythologie ins Theater kommen. Wir wissen schon, dass Ödipus unwissentlich seinen eigenen Vater erschlagen hat, lange bevor er es auf der Bühne dann auch tut. Auf diesen kulturellen Gemeinbesitz zurückgreifend kann der Dramatiker seine Exposition vereinfachen und zugleich deren emotionale Wucht ins Ungeheuerliche steigern. Auch innerhalb der aus zwei Testamenten bestehenden christlichen Bibel funktionierte das Alte Testament als explizite oder implizite Harmonie, über die die Melodie des Neuen Testaments gelegt wird. Genau. Alle Melodien haben das, was die Musiker eine implizite Harmonie nennen. Wenn die gunoge Melodie des Bach-gunogen Ave Maria ohne die übliche Begleitung von Bachs ursprünglichen Arpeggio-Akkorden gesungen wird, hört in Anführungszeichen das westliche Ohr diese Akkorde trotzdem. Wenn das Neue Testament neu ist, dann eher durch neuartige Kombinationen als durch direkte Erfindungen. Das Alte Testament stellt praktisch alle Kategorien und Bilder, die gesamte Diktion und das Erzählrepertoire bzw. das kollektive Gedächtnis bereit, welche das Neue Testament zur Übermittlung seiner Botschaft benutzt. Das Alte Testament stellt das Mittel bereit, um die neue religiöse Vision auszudrücken und gleichzeitig zu beglaubigen. Das ist es, was wir hier die ganze Zeit erleben. Ja, was wir die ganze Zeit beschreiben. Ja. Es ist in Kurzform in der theologischen Wissenschaft als das mit dem Wort Hermeneutik umschrieben. Ja. Es ist nämlich der Verstehenshorizont, ja, in dem die Texte zu Hause sind. Man würde es überhaupt nicht kapieren, das Neue Testament, wenn es das Alte nicht gäbe. Ja, aber es ist, man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen, wenn du, stell dir vor, wir sind in 600 Jahren in einer papierlosen Zeit, ja, und jemand greift zurück und liest die Zeit von heute und versteht den ganzen Horizont nicht, der muss rekonstruieren, ah, es gab einen Ukraine-Krieg, ah, es gab einen Überfall, wie auch immer. Genauso rekonstruieren wir die ganze Zeit, in welchem Verstehenshorizont, politisch, kulturell, soziokulturell, ist das geschrieben. Und die gesammelte semantische Welt, ja, ist aus der ersten Bibel. Ja, ja, genau. Also alle Wörter, die wir da haben, mhm, das ist alles aus der, ja, ersten Bibel. Und deswegen wird auch ununterbrochen Bezug genommen. Genau. Ja. Aber wie gesagt, es ist alles schon da. Er, ja, hat nicht rumgeflöht. Ja. Weder der Lukas, ja, ja, noch der Matthäus. Ja, schon gut. Das ärgert sie heute noch. Wir sind jetzt wieder bei der Taufe und jetzt aber bei Johannes. Bei Johannes wird es anders erzählt und das werde ich dir jetzt mal vermitteln. Mhm. Dies ist das Zeugnis des Johannes. So geht's los. Also der Evangelist heißt Johannes, aber auch der Prophet heißt Johannes. Es handelt sich nicht um dieselbe Figur. Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du, bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias, sagt er zu ihnen. Also er wird schon für den Messias gehalten, aber er weist es von sich. Sie fragen ihn dann, bist du dann der Elia? Der wiedergekehrte Prophet Elia, und er sagte auch, ich bin auch das nicht. Bist du der Prophet, fragen sie, und er antwortete, nein. Da fragen sie ihn, wer bist du dann? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Also, die sind ja ausgesandt worden vom Priestertum und, yeah, sind jetzt Kundschafter. Yeah. Und jetzt sagen sie, ja, wir brauchen aber eine Antwort, wir müssen ja irgendwas erzählen in Jerusalem. Was sagst du denn über dich selbst? Und er sagt, ich bin die Stimme in der Wüste, die ruft, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das sagt er. Ich bin also nur der Zitierer. Ja, ja, aber sehr schön. Du siehst ja die Bearbeitungsschichten, ja, hier, wie sich diese gleiche Geschichte immer wieder verändert. Ja, sehr und immer schön. Weiter entfernt. Und vom immer Original. Weiter entfernt, ja. Ja. Und er wird jetzt immer durchgeistigter. Ja, und weglassen. Man kann das weglassen und man kann das weglassen. Ja. Ja, also er wird jetzt auch mal richtig, mhm, auf den Pott gesetzt und gefragt, mhm, wer bist du? Und, ja, jetzt sagt er eben, ich bin der Rufer in der Wüste. Und die Abgesandten bestehen auch zum Teil aus Pharisäern und die fragen den Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist und nicht Elia und auch nicht mal ein Prophet? Und er antwortet, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Mhm. Ja, also der war aber offenbar auf der jordanischen Seite. Ja, also auch die Taufstelle, bis heute, mhm, gibt es mehrere Taufstellen, ja, wo die Leute hinpilgern. Da hast du ja diesen Kniefall eigentlich, mhm, wo der Johannes, ich bin nicht wert, ihm die Schuhe aufzuziehen. Mhm. Also der Jesus wird immer höher. Mhm. Und der Johannes wird immer kleiner. Ja. Das macht er sich auch noch selber klein. Ja, genau. Ja. Und hier steht in meinen Fußnoten, die Juden, gemeint ist wohl der Hohe Rat, ja, das Synedrium, das höchste jüdische Regierungsgremium mit 71 Mitgliedern, bestehend aus Priestern, Ältesten, Volksvertretern, Schriftgelehrten, die vor allem der Gruppe der Pharisäer entsprangen, unter dem Vorsitz des Hohenpriesters. Also auch hier wieder politische und religiöse Elite. Ja. Mhm. Und das Johannesevangelium spricht hier und an anderen Stellen kritisch und zum Teil abwertend über die Juden schlechthin. Der Evangelist weiß, dass das jüdische Volk den Messiasanspruch des Jesus nicht anerkennt. Und deshalb werden die Juden für ihn zu einer verallgemeinernden Bezeichnung für alle, die Christus nicht anerkennen. Mhm. Da merkt man schon den Groll. Das haben wir ja, ja, auch schon drüber gesprochen. Das Geworfen haben wir ja auch schon. Ja, ja, genau. Am Tag darauf, also am Tag, nachdem diese, mhm, Abgesandten bei ihm waren, mhm, steht Jesus am Ufer. Und er sieht ihn auf sich zukommen und sagt, sehet das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Und auch ich kannte ihn nicht. Aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Mhm. Also ganz anders als alle Geschichten, die wir bisher gehört haben. Jesus selbst tritt gar nicht, also ganz tritt fern. Nur ins Wasser. Er ist ganz fern. Ja. Es ist schon die Figur, wo du die Geigen hörst. Er sagt selbst gar nichts, sondern steht am Wasser und alle anderen sprechen über ihn. Und ja, so wie in den Filmen, den Gewandfilmen. Ja, das meine ich. Ja. Und das andere ist, du hast natürlich die ganze Passionstheologie ist hier in einem Satz, das ist das Lamm Gottes, was die anderen noch gar nicht so ausgearbeitet haben. Du siehst, bist hier im Johannesevangelium 30, 40 Jahre später, da hat sich dann diese ganze, was bedeutet eigentlich dieser Kreuzestod? Und ist es ein Sühnelamm? Ist es ein Opfer an Gott, so wie wir es im Tempel gewohnt sind, aber er selber und er ist das Lamm oder ist er der Sündenbock? Oder es gibt ja viele Erklärungen, wie Jesus gedeutet wird in der Kreuzigung, aber das kannst du hier alles voraussetzen und in meinem Kopf kommt so eine Mandorla und da ist das Lamm und es ist durchstoßen mit einem Pfeil. Das ist, glaube ich, die Ikonografie, die wir aus unseren barocken Kirchen alle im Kopf haben. Und das hat seine Heimat hier. Mich erinnert das mit dem Lamm Gottes. Es ist ja so eine Vorausschau auf den Tod. Also literarisch eine Rückschau, aber in der Geschichte eine Vorausschau. Genau. Es ist ja immer so, man kann die besten Vorausschauen in der Rückschau schreiben. Ja, sehr gut. Und mich erinnert es an einen Account bei Twitter, der heißt Morbid Knowledge, morbides Wissen. Und da, das wird mir immer wieder reingespült in meine Timeline bei Twitter. Und da siehst du dann. Twitter gibt es nicht mehr. Ja, X heißt es jetzt. Ich nenne es trotzdem Twitter. Ja. Also da wird es mir immer wieder reingespült. Und da siehst du ein Foto von jemandem und da steht: Das letzte Foto von sowieso, bevor er für immer verschwand. Da siehst du noch einen fröhlich winkenden Wanderer, von dem dann im Text steht, dass er nie wieder aufgetaucht ist. Oder du siehst einen Mann, der spricht und da steht oben drüber, noch weiß er nicht, dass man die Leiche seiner Frau bereits gefunden hat. Und er spricht noch in die Kameras. Man kann sich das dann auch anhören, meistens Englisch. Also es werden Personen, die sterben werden. Ja, oder jemand, der kurz bevor das Haus explodiert, aus dem Fenster springt. Sowas. Solche Filme werden dir da gezeigt. Also zum Teil wirklich schrecklich. Und da wird immer dazu gesagt, schau mal, schau hin. Der weiß es noch nicht, was mit ihm ist. Aber du weißt es. Und so ein bisschen kommt mir das hier, Morbid Knowledge, kommt mir das hier auch vor, was der Johannes treibt. Der Johannes weiß es schon. Er weiß es schon. Aber Jesus weiß es noch nicht. Ja. Der wird es dann schon merken. Bei Johannes sagt er gar nichts. Und hier ist ja auch Johannes der Zeuge. Jetzt kriegt auf einmal Johannes die Vision. Ja. Ne? Also es hat gewechselt. Es gibt aber auch hier keine Mengen, die Zeugen sind. Nee. Auch hier sind nicht viele Zeugen. Stimmt, auch wieder falsch. Ne? Auch das habe ich falsch in Erinnerung. Er ist der einzige Zeuge. Ja. Und dann gibt es wieder ein gebrochenes Versprechen hier. Schöne Formulierung von Miles. Er sagt, er wird taufen mit dem Geist. Eine Sache ist auf jeden Fall ganz klar, dass Jesus nicht getauft hat. Die Jünger haben dann getauft. Es ist auch ein bisschen ein Mysterium, wie die Taufe, dieser Akt der Taufe mit Wasser, sich durchgezogen hat und dann zu einem christlichen Symbol wurde, weil Jesus selbst hat nicht getauft. Also in der judenchristlichen Tradition wird die Taufe dann eigentlich zum Ersatz der Beschneidung. Da bist du dann 8 Tage oder 14 Tage nach der Geburt des Kindes, gehst du zur Taufe und es wird nicht mehr beschnitten. Zu der Bezeichnung des Johannes, die er Jesus angedeihen lässt, Lamm Gottes, schreibt der Jack Miles auch etwas sehr Interessantes, finde ich. Und das wollte ich dir jetzt mal vorlesen. Er schreibt: Die unwahrscheinliche und erschreckende Verbindung von sühnendem Lamm und messianischem Sieger wird hier zum ersten Mal formuliert. Und das Verstörende an Jesus als Charakter beruht vor allem auf solchen Kombinationen. Fremde Ideen, und mochten sie noch so verwegen sein, vermochten bei jüdischen Zuhörern nicht im Entferntesten so viel Aufmerksamkeit und Anstoß zu erregen, wie diese vertrauten jüdischen Ideen, die durch die unerwartete Kombination fremd und verwegen daherkamen. Für die jüdische Kultur, die das Tieropfer ausdrücklich als Ersatz für das Menschenopfer rationalisiert hatte, war es eine abstoßende Vorstellung, dass ein Mensch zur Sühne geopfert, also wie ein Tier und nicht wie ein Mensch behandelt werden könnte. Noch abstoßender ist die Vorstellung, dass der ersehnte Sohn Davids diese Rolle des Opfertieres spielen sollte. Dass der Sohn Gottes, der, wie Johannes pointiert sagt, vor mir war, obwohl beide doch gleichaltrig sind, erscheint nun nicht mehr nur empörend, sondern lästerlich. Das ist ganz gut zusammengefasst, dass wir mit diesem Auftritt des Jesus und der Interpretation seiner Rolle eben nicht in einem einfachen Sinn etwas Neues haben, sondern wir haben neue, irre Kombinationen. Ja. Die Leute wirklich wütend machen. Die Leute wütend machen und die auch das dann, auf der einen Seite haben es offenbar viele geglaubt und auf der anderen Seite haben es viele einfach abstoßend gefunden. Oder vielleicht haben sich auch Leute, die dann im hellenistischen Raum zu Hause waren, haben das leichter irgendwie den Zugang gefunden, als wenn du tief im jüdischen, palästinensischen Judentum, Tempeljudentum zu Hause warst. Es wird beschrieben, dass Jesus getauft wurde, dass er in diesem Jordan untergetaucht wurde. Das wird auch zum Teil geschrieben. Wie gesagt, Jesus selber hat nicht getauft und dass die Christen taufen, hat seine Begründung in dem Taufbefehl. Das ist ein Nach. Geht hin und taufet. Genau, alle Welt. Ist er wirklich gegeben ist worden? Wir glauben ja auch, dass Nein, das ist mein lieber Sohn, aber es steht ja auch nicht drin. Das ist im Matthäusevangelium, steht es, aber im 28. Kapitel. Aber es ist auch die einzige Stelle. Also dieser sehr berühmt gewordene Taufbefehl, der ist auch nicht so breit vermerkt in den Evangelien. Aber die Christen haben früh getauft und sie haben das gemacht durch Untertauchung, also man nennt es die Immersio. Du hast es ja schon mal gesagt, es gibt die Infusio und die Immersio. Immersio ist das Untertauchen, Infusio ist so ein bisschen besprengen. Und es wurde dann, ich glaube jetzt fast statt Beschneidung, zum Aufnahmeritual in die christliche Gemeinde. Und die Menschen, die in die christliche Gemeinde aufgenommen wurden, die wurden vorher geschult in einem sogenannten Katechumenat, kamen ja als Heiden in die christliche Gemeinde. Also brauchten sie Zeugen, die sie auf der einen Seite schulten und auf der anderen Seite auch einführten in die christliche Gemeinde. Ach so, was wir heute in der Konfirmation haben. Na, das, was wir bei der Taufe bis heute haben, das sind die Paten. Ach, die Paten. Ja, die Paten sind eigentlich früher diejenigen gewesen, die in der Gemeinde schon zu Hause waren und dann einen Neuling, einen erwachsenen Neuling begleitet haben, belehrt haben. Weil es ist bis heute so, wenn du nicht getauft bist, zum Beispiel als Eltern, willst das Kind aber taufen, fragt dich dann der Pfarrer, der es taufen soll, fragt, hast du einen Christen oder eine Christin, die Paten sind. Ja, auf diese Weise bin ich schon zu manchem Patenkind gekommen. Ja. Von atheistischen Eltern, die aber trotzdem wollten, dass ihre Kinder getauft werden. Und dann die wollten, gedacht, dass du die Patentante bist. Ja, die Kinder haben gesagt, oh, die Patentante, da geht's uns gut bei der. Die lädt uns immer ein und schenkt uns schöne Sachen. Genau, also jedenfalls Paten sind bei der Erwachsenentaufe diejenigen, die in die Gemeinde einführen. Mhm. Also so wurde dann das Aufnahmeritual zur Taufe. Und dann die Taufe mit Wasser und mit Geist, also mit Feuer hat es jetzt nichts zu tun. Alles, was das Feuer da, ist weggefallen durch die Jahrhunderte. Ja, oder es wurde identifiziert mit dem Heiligen Geist. Wir werden bei der Pfingstgeschichte sehen, da werden Flammen auf den Häuptern der Sprechenden gesehen. Da spielt gesehen. Ja auch diese Johanneserscheinung, der Heilige Geist blieb auf ihm. Genau. Das ist ja auch schon so eine Vision, die so ähnlich ist. Und der Heilige Geist beschreibt diese unglaubliche charismatische Kraft dieses Mannes und beschreibt die charismatische Kraft, die dann um sich gegriffen hat, als sich Gemeinden gebildet haben. Ganz klar. Also insofern wird hier der Heilige Geist dann schon auch in der Geschichte der Gemeindebildung dann festgemacht. Es wurde dann auch die Taufformel sehr früh schon entwickelt. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mhm. Also da hast du ja schon eine Christologie drin. Da ist der Sohn schon. Christus hat nicht getauft, sondern du wirst auf diesen Christus getauft. In dieser dreigliedrigen Formel. Mhm. Da heißt es dann auch in der Sakramentenlehre, das Zeichen muss zum Wort treten. Also Anspritzen allein nützt nichts, sondern es muss dann diese… Was dazu gesagt werden, muss dann eine Zauberformel. Genau. Und was bedeutet die Taufe? Da haben wir jetzt schon ein ganzes Fenster aufgemacht. Wir haben also diese Reinigung, diese Reinigungsbäder im Hintergrund. Und dann kommt dann beim Johannes schon, er taufte zur Vergebung oder zur Versöhnung. Mhm. Da kommt dieser Gedanke der Versöhnung. Und dann beim Paulus, der ja eigentlich der Älteste ist, bei dem ist die Taufe, wir gehen sozusagen mit diesem Jesus durch den Tod und durch die Auferstehung. Wir sind die Weggefährten. Mhm. Also die Taufe ist das Zeichen, dass der Tod keine Grenze ist für uns. Also deswegen zum Beispiel haben Mütter früher so eine wahnsinnige Angst gehabt. Wenn ja, jetzt sind wir nämlich auch schon bei der Babytaufe. Ja, genau. Denn das wollte ich dich fragen, was du von der Babytaufe hältst. Schon im 4., 5. Jahrhundert sind sehr viele als Kinder getauft worden, weil man Angst hatte, dass dieser eine Aspekt, du kommst nicht in den Himmel, wenn du nicht getauft bist, oder die Taufe als Zeichen der Überwindung des Todes. Da haben die Mütter natürlich gesagt, ich will mein Kind sofort taufen. Vielleicht stirbt es in 2 Jahren. Ja. Die Kinder sind ja auch früher gestorben. Es soll sofort getauft werden. Wir erkennen wir alles mit Nottaufen. Es darf übrigens in der Not auch jeder taufen. Ja. Übrigens. Ja. Aber die Idee der Taufe ist die Erwachsenentaufe. Du musst wissen, was du tust. Du musst dir vorher alles angehört haben. Ja. Aber durch diesen Gedanken, es ist sozusagen der Link zum ewigen Leben, ist dadurch das sehr brach früh. Die Panik aus. Ja, genau. Sag mal, du findest aber eigentlich die Taufe von Menschen, die bei Bewusstsein sind sozusagen, die wissen, was sie tun, besser, ne? Die schönsten Taufen hatte ich immer mit Kindern, die so 4, 5, 6 Jahre alt waren. Also wo sie den magischen Zauber verstehen. Noch, na, ja, wo sie was verstehen, aber den magischen Zauber noch spüren. Also können. Wo sie noch ans Christkind glauben und an den Nikolaus. Ja, nein. Also, und an den Osterhasen. Also ich weiß, dass ich den kleinen Viktor, als ich den getauft habe, hat der Vater, der gar nichts verstand davon, der hat dann so eine Einladung mit Piratenklappe geschickt an alle Taufgesellschaft und hat gesagt, also das wird jetzt eine Fete hier und so. Und eine Piratenfete. Ja. Und dann sind sie, es war eine ganz kleine katholische Kapelle und dann war mit so gepolsterten roten Sitzen, habe ich gesagt vorher, Viktor, wo willst du denn sitzen? Willst du bei mir neben mir sitzen und deine Eltern? Oder ich könnte auch diesen gepolsterten roten Samtstuhl auch in die Mitte stellen. Mhm. Und dann kannst du da sitzen, dann können dich alle sehen. Ja, ich will in der Mitte sitzen. Also haben wir den Thron. Samtthron haben wir dann aufgebaut. Mhm. Und dann sind wir rausgegangen vor die Tür. Und dann habe ich der Gemeinde gesagt, sie sollen aufstehen, wenn wir kommen. Und dann sind wir reingegangen und dann sind wir aufgestanden alle. Und dann schaute dieser Junge diese Gemeinde an. Und sagte, ist das alles für mich? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, also das ist etwas, was man, glaube ich, dann mit 4, 5, 6 Jahren so richtig unvergesslich spürt. Ja? Ich habe dann der Gemeinde noch eine Predigt über das dritte Auge. Wir haben hier das Piratenauge Hast und das ist das andere Auge. Auf bei der Taufe? Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe dann gepredigt über die besondere Sicht, wenn man getauft ist. Ja, und dass man dann eben manche Klappen auch aufmacht und so. Also man muss dann auch mit solchen Dingen umgehen können. Also Taufe auf jeden Fall ist übrigens für alle Christen ein gemeinsames Sakrament. Über die Taufe wird nicht gestritten, wenn du einmal orthodox getauft bist oder wenn du katholisch getauft bist. Also ist wurscht, das gilt für alle. Gilt für alle, wenn du unter diesen, deswegen ist es zum Beispiel so eine Häresie gewesen in der Reformationszeit, als es die sogenannten Wiedertäufer gab. Die haben nochmal getauft. Die haben nochmal getauft. Das ist der Wiedertäufer. Ja, das ist ganz schlimm, weil das ist der Eintritt in diese Gemeinschaft, passiert einmal, ist nicht reversibel und ist einmalig. Deswegen kannst du eigentlich aus der Taufe auch nicht austreten oder sowas. Du kannst sowas. Nur aus der Kirche austreten. Kannst aus der Kirche austreten, aber eigentlich nicht aus der Taufe. Das ist eigentlich das Zeichen, so wie die Beschneidung das Zeichen des alten Bundes ist, ist die Taufe das Zeichen des neuen Bundes. Und Christen haben sehr, sehr früh schon getauft. Noch ein letztes dazu. In diesem Bild der Taufe, auch der Untertauchung, sind alle alttestamentlichen, auch großen mythischen Wassersymbole zu Hause. Also auf der einen Seite die Sintflut, die Angst, im Wasser zu ertrinken und dann gerettet zu werden. Oder die Angst, im Wasser zu ertrinken, in diesem Zug durchs Rote Meer und dann aber in die Freiheit zu gehen. Der Jordan, wir gehen über den Jordan durchs Wasser in das neue Land. Also das sind so die Symbole, die sich dann mit diesem Taufritus verbinden. Ich denke, wir können, ich glaube, damit abschließen heute, ja, ich oder? Denke auch, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Wir waren auch lang genug bei der Taufe. Das nächste Mal kommen wir zu einem wunderbaren Thema, nämlich der Versuchung. Ja, was ist das überhaupt, eine Versuchung? Ja, ja, ich weiß es, was es ist. Aber wir reden dann drüber. Die Schokolade liegt hier nicht. Nein. Also, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal und alle sind hoffentlich wieder dabei, die versucht werden wollen. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.